manchei der Stund, ich hasse die Hast, ich beein mich nimmer, denn ich sag mir immer, was verpasst ist, ist verpasst. Bus und Bahn, Express und Tram seh ich nur von hinten, rote Lichter künden. Anschluss wieder mal verpasst, Anschluss wieder mal verpasst. Wolltest du dann nicht gestern mit mir früh zur Kirche gehen? Du warst nicht zu sehen, denn das Bett ging nicht mit dir. Meine Uhr geht vor und fast eine Viertelstunde, ich schlaf noch ne Runde. Anschluss wieder mal verpasst, Anschluss wieder mal verpasst. Zum Gebet soll es stille sein, aber ohne Pause läuft die Radiobrause immer ins Gebet hinein. Eine Taste namens Aus scheint es nicht zu geben, so musst du erleben. Anschluss wieder mal verpasst, Anschluss wieder mal verpasst. Vorgestern kam dein Freund zu Gast, war in großen Nöten, wollte mit dir reden, du hast gar nicht aufgepasst. Denn das Fernseh übertrug gerade den Gagarin-Flug und so hast du Zug um Zug. Anschluss wieder mal verpasst, Anschluss wieder mal verpasst. Noch hat dich Gott nicht gern getan, nimm dich in die Pflege, leg an deine Wege, Freunde, extra Bummelbaum. Was du auch verbummelt hast, komm, steig am Licht weg die Last. Weil Gott bei der Hand dich fasst, ist der Anschluss nie verpasst. Ist der Anschluss nie verpasst. Ist der Anschluss nie verpasst.